Warm begrüßte ich die nun folgende Annäherung der völkischen Verbände Münchens zu einem Kampfbunde. Allerdings verlief der 1. Mai noch nicht recht glücklich für sie. Sie hatten sich zu viel zugemutet. Am 20.05. fand in Schliersee die Enthüllung des Denkmals für die 52 bei der Abwehr der Polen in Oberschlesien vor 2 Jahren gefallenen Mitglieder des Deutschen Bundes Oberland statt, dessen deutsche, richtiger großdeutsche Einstellung mir bei den separatistischen Bestrebungen in Bayern immer wertvoller geworden war. An ihr nahmen auch die anderen völkischen Bünde, auch die im Entstehen begriffene SA, teil. Nach der üblichen kirchlichen Feier mit der Rede eines römischen Priesters ergriff auch ich das Wort. Ich führe meine Ausführungen hier an, weil sie zeigen, wie ich in jenen Tagen zu jungen völkischen Deutschen sprach. Im Heldenkampf um deutsche Ehre, deutsches Blut und deutschen Boden fielen 52 tapfere, begeisterte Männer, 52 Helden. Ehre ihrem Andenken. Neben dem Dank, den sie verdienen, weil sie in der Zeit des allgemeinen Niedergangs Deutschlands Ehre hochhielten, gebührt ihnen in erster Linie der Dank dafür, dass sie uns ein Beispiel dafür geben, was man als Deutscher zu tun hat. Das Denkmal für die gefallenen Oberländer erinnert uns an den Zorn, der uns damals erfasste, als hinter diesen Helden nicht das ganze Volk und vor allem nicht die Regierung stand, die in verderblicher und schändlicher Politik nicht die Flamme der Begeisterung in aller deutschen Herzen entfachte, die in den Herzen der Oberländer glühte. So ging damals deutsches Blut und deutscher Boden trotz des größten Heldentums verloren und deutsche Ehre wurde besudelt. Das ist das Los jenes ehemals starken, freien deutschen Volkes seit jenem fluchwürdigen 20. Oktober 1918, an dem mit Fallenlassen des U-Boot-Krieges der Weg der Erniedrigung beschritten wurde, den wir heute noch gehen und der vorwärts, das verruchteste Wort des deutschen Marxismus und Kommunismus, prägte: Deutschland soll, das ist unser fester Wille, seine Kriegsflagge für immer streichen, ohne sie das letzte Mal siegreich heimgebracht zu haben. Unter diesem Zeichen stand unsere Politik im Weltkriege in Oberschlesien und jetzt an Rhein und Ruhr. Dazu war im Weltkriege der Volksbetrug von Versöhnungsfrieden, der Schwindel von internationaler Verständigung, die Lüge von der internationalen Solidarität aller Völker erfunden. Dazu erfand man jetzt noch den gemeineren Volksbetrug der Möglichkeit eines auf die Dauer erfolgreichen passiven Widerstandes. Merken Sie sich, Kameraden, im Andenken an die Toten, dies furchtbare Wort, die Quelle allen Unglücks, das einstens im Vorwärts stand: Deutschland soll, das ist unser fester Wille, seine Kriegsflagge für immer streichen. Das ist der Fluch der marxistischen und kommunistischen Irrlehre, mit denen Volksverbrecher und falsche Propheten das Reich von ehedem zerstören. Und wir werden nicht eher gesund, als bis diese Irrlehren ausgerottet sind und der deutsche Arbeiter die Welt wieder mit seinen guten deutschen Augen sieht und wir alle in uns nur die Stimme des Blutes des eigenen Volkes sprechen lassen. Kameraden, die sie damals mit den Toten in Reih und Glied standen, ihre Taten sind nicht schlechter als die Taten der Gefallenen. Das Denkmal zollt auch ihnen Anerkennung. Seien sie stolz auf ihre Taten. Das ist keine Hoffart, das ist Pflicht. Denn Taten der Vergangenheit verpflichten zu Taten in der Zukunft. Und leisten sie diese Taten genauso lange als die Gefallenen, nämlich solange noch Blut in ihren Adern rollt. Die Toten haben ihre Schuldigkeit getan. Sie haben sie noch weiter zu erfüllen. Retten Sie den deutschen Arbeiter, retten Sie Volk und Land. Dies ruft das Denkmal allen Anwesenden zu. Von dieser Mahnung lassen Sie sich durchdringen. Ich rief dann noch den Kameraden des Deutschen Kampfbundes, so nannte sich die Vereinigung der Münchner Völkischen Wehrverbände, die Mahnung: durch Kampfgemeinschaft zur Volksgemeinschaft zu und schloss mit der Mahnung: Deutschland soll, das ist unser heiliger Wille, seine schwarz-weiß-rote Flagge für immer siegreich setzen. Nach der Feier schritt ich die Fronten der jungen Deutschen ab und ließ sie dann an mir vorbeimarschieren. Meine Verbindung mit dem Kampfbunde wurde noch durch Oberst Triebel enger, der während des Weltkrieges, und zwar im Jahre 1918, zur obersten Heeresleitung kommandiert war und auf diesen Kampfbund starken Einfluss ausübte. Meine Einstellung zu ihm geht aus einer Unterredung hervor, die ich damals wieder einmal mit einem amerikanischen Interviewer hatte. Ich hatte mir infolge schlimmer Erfahrungen schon längst angewöhnt, die Unterredung schriftlich niederzulegen. Ich händigte sie dann dem Betreffenden aus. Sie hatte nachstehenden Wortlaut. Ich habe mich in letzter Zeit oft und immer wieder in deutschem Sinne ausgesprochen. Ich bin und wiederhole das wohl zum 100. Male deutsch. Jeder, der heute ohne Rückhalt, ohne Bindung irgendwelcher Art, allein aus Verantwortungsgefühl gegen Volk und Vaterland für die Einheit des Reiches als völkischen Bundesstaates für seine Freiheit und die geistigen, sittlichen, sozialen, wirtschaftlichen, völkischen Ideale eintritt, wird in mir einen Helfer finden, gleich viel, wo er sonst steht oder was er ist. Die aufbauenden Ziele, die ich verfolge und die außerhalb des Rahmens irgendeiner politischen Partei liegen, habe ich bisher in schärfster Klarheit in den Grundsätzen wiedergefunden, die der von Hitler politisch geführte Deutsche Kampfbund für sich niedergelegt hat, daher meine wohl hinreichend bekannte Übereinstimmung mit diesem. Ich nehme an, dass Sie die verschiedenen Veröffentlichungen des Kampfbundes kennen. Am Sonntag war ich in Schliersee zur Enthüllung des Denkmals, das der Bund Oberland seinen 1921 gegen Polen gefallenen Kameraden gesetzt hat. Der Bund Oberland gehört zu jenem Kampfbund, von dem zahlreiche Mitglieder anwesend waren. Ich konnte mich wieder davon überzeugen, welcher Freiheits- und Aufbauwille in ihren Reihen herrscht und wie er immer zielbewusster und klarer zum Ausdruck kommt. Die Welt sollte diesen Aufbauwillen erkennen, statt unendlich viel Nebensächliches zu sehen und bei ihm mit den veralteten Begriffen rechts und links zu arbeiten. Ich zweifle nicht, dass dieser Aufbauwille in seiner idealen Reinheit für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit Früchte tragen wird und hoffe, dass er zunächst in Deutschland überall die verdiente Beachtung findet. Je eher das geschieht, umso besser. Gleiche Zielrichtung wird einheitliches Handeln sichern, anderes hält heute nicht. Selbstverständlich kommt es nur auf grundsätzliche Übereinstimmung in der Zielrichtung an und die ist Einheit und Freiheit des Reiches und Gewähr für den Aufbau einer wehrhaften und wahrhaftigen Volksgemeinschaft und echt deutschen Volkstums. Einzelheiten kommen nach gemeinsam gewonnener Schlacht. Ich trat auf ähnliche Weise, wo ich nur konnte, für diesen Kampfbund ein, so auch den zahlreichen Besuchern Norddeutschlands gegenüber. Sie fanden sich weiter trotz aller meiner Zurückhaltung ein, eigentlich wohl mehr, um über die bayerische Regierung, Herrn von Kahr und Kronprinz Ruprecht etwas zu hören, was mehr in ihren Kram hineingepasst hätte.